Kundgabe 6119. Empfangen durch Bertha Dodder am 25.11.1954. Rechte Weinbergsarbeit. Ausbildung dafür. In meinem Weinberg soll jeder Knecht das tun, was ihm von mir als Arbeit zugewiesen ist. Er soll alle Kraft einsetzen, um meinen Willen restlos zu erfüllen. Er soll immer nur achten auf die Anordnungen seines Herrn. Er soll niemals eigenwillig etwas in Angriff nehmen, weil ich von meinen Knechten völlige Unterwerfung unter meinen Willen fordere und dieser Wille auch jedem offenbar wird, so wie er in meinen Dienst eintritt. Ich habe ihn gedungen zur Urbarmachung von Ackerboden, auf das in diesen gute Saat gesät werden kann, die mir Frucht bringen soll. Und so wie er sich nun bemüht, nach Kräften dieser Arbeit zu leisten, ist er mir ein tüchtiger Arbeiter, ein Knecht, den ich segnen werde auf Erden schon und dereinst im geistigen Reich. Denn ich habe endlos weite Strecken, Land brachliegen, wofür ich Arbeiter brauche. Es ist mein Land, mein Boden, den zu bearbeiten viel Liebe und Kraft erfordert. Ansonsten nur halbe Arbeit geleistet wird, die mich nicht befriedigen kann. Diese brach liegenden Äcker sind die Menschenherzen, die zuvor hergerichtet werden müssen, ehe der gute Same hineingelegt werden kann. Mein Wort, das aufgehen und Wurzeln schlagen soll, das sich immer mehr ausbreiten und die herrlichsten Früchte hervorbringen soll. Und um diese Arbeit zu leisten, Menschenherzen empfänglich zu machen für mein Wort, gehört viel Liebe und Ausdauer und auch große Kraft. Letztere empfangen meine Knechte von mir, so ich ihren guten Willen ersehe. Die Liebe aber müssen sie selbst in ihren Herzen entzünden. Und gerade die Liebe erst wird es zu Wege bringen, dass sich die Herzen der Mitmenschen öffnen und sie empfangen wollen. Und es wird nur der ein rechter Knecht in meinem Weinberg, der die Liebe in sich hat, der sanftmütig und geduldig ist, der die Gefahr erkennt, in der der Mitmensch schwebt, und der ihm helfen will, dieser Gefahr zu entrinnen. Ohne Liebe, Weinbergsarbeit zu leisten, ist unmöglich, denn es werden dann immer nur träge Knechte sein, die mir keine Erfolge eintragen und die darum untauglich sind zur Arbeit für den Herrn. In der Endzeit aber ist emsiger Arbeit geboten, und ich suche darum immer wieder Knechte, die mir willig dienen. Ich habe leichte und schwere Arbeit zu vergeben und nehme daher jeden an, der freiwillig zu mir kommt, ihm dann immer den Platz anweisend, der seiner noch schwachen Kraft und Fähigkeit entspricht. Also braucht keiner zu fürchten, mir nicht zu genügen, wenn nur sein Wille gut ist. Denn einen willigen Diener kann ich ausbilden, auch für schwerere Tätigkeit, und die Kraft geht ihm von mir aus zu, so wie er sich für mich und mein Reich betätigen will. Denn überall sind Menschenherzen, die leer sind oder mit Unkraut überwuchert, die gar nichts oder irrige Lehren glauben und deren Boden nun gereinigt oder sorgfältig zubereitet werden muss, um nun mit meinem Wort besät zu werden. Es ist eine herrliche Tätigkeit, denn sie trägt Früchte ein für die Ewigkeit. Und wem die Gestaltung menschlicher Herzen Freude macht, wer Mitleid fühlt mit denen, die gleich sind öden, dürren Gärten, wo nicht ein gesundes Pflänzchen gedeihen kann, der lasse sich von mir als mein Knecht dingen. Er trete in meinen Dienst und sei mir ein tüchtiger Arbeiter, dessen Mühe ich wahrlich lohnen werde. Wenn er nur ein williges Herz mitbringt, das in Liebe schlägt für seine Mitmenschen, so ist er mir angenehm. Und ich werde ihn versorgen mit allem, was er zu seiner Arbeit nötig hat. Er selbst wird von mir in reichem Maß des Samens erhalten, den er ausstreuen soll. Sein Herz wird selbst einem üppigen Acker gleichen, und darum wird er selbst geben können, weil er reichlich besitzt. Und er wird sich erfreuen eines jeden Pflänzchens, das aus dem Boden hervorsprießt, das er nun auch mit dem Lebenswasser der Liebe begießen soll, auf dass es wachse und gedeihe. Ihr müsset selbst mit ganzer Liebe dabei sein. Ihr dürfet eure Arbeit nicht verrichten als lästige Aufgabe eures Herrn, sondern voller Freuden alles tun, was ich euch sage. Dann werdet ihr auch über den kleinsten Erfolg beglückt sein und alles tun, um eine gute Ernte zu erzielen. Amen.